Kapitel 3, Übung A19. Phonetik. Hören und wiederholen Sie. Frühstück. Für. Natürlich. Bücher. Handtücher. Züge. Möchten Sie neue Handtücher? Natürlich lese ich Bücher. Das Frühstück ist im Hotelrestaurant. 5. Schlüssel. Wünschen. München. Euromünzen. Glück. Ich habe 5 Münzen aus Griechenland. Hier ist Ihr Zimmerschlüssel. Sie wünschen? Ich fahre nach München. Was hören Sie? Ü oder IE I? Bücher. 4. Tür. Zimmer. Glück. 5. Spielen.